Wien, Kalender geschaut, heute geht der Wind. Dann kommt ein wenig ein Lifterl und die Wolken, die verschwind. Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Das so ist und nicht anders ist, wer hat denn das bestimmt? Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Und das um was es geht, Gott weiß, die sind der Zeh oft geschwind. Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Das schaut von vorn anders aus, ganz anders wie vorhin. Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Im Hefen ist ein Luft und Wind und Zucken aus der Wind. schaut heute.